Ich jedenfalls will in die Heiligkeit des unberührten Raums. Dort des Wachens, hier des Traums. Direkt in die eigentlich wirkliche Wirklichkeit. Die 3E. Deine Augen erblicke dort ein Licht. Sie leuchten voller Liebe, glauben dem Bösen nicht. Zur eigentlichen Wirklichkeit nur eine Handbreit weit zu gehen. Ich rede nicht von Raum und Zeit, will dich mit heiligen Augen sehen. Versteh mich, wenn ich sage, Blut ist wichtiger als Gold. Dein Hunger nach Sehnsucht heißt Klage, dass nur die Zeit heilt, hast du nie gewollt. Ich spüre deinen stummen Schrei, lass mich bloß in Ruhe. Der Spiegel dieser Sage, oh, hör mir bitte weiter zu. Bleib, wie du bist. Oh, du weißt nicht, wie man dich hier vermisst. Deine Herkunft sehnt sich nach nie gewesenem Gut. Der blinde Ruf nach Taubheit wird nie erklingen hinter dieser Glut. Erhebe deine Hände, beschütze nicht mehr dein Angesicht. Verführ die Ordnung zu ewigen Wende in die Wirklichkeit zerbricht.